FSG Bürgerfunk. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen. Guten Abend. Wie an jedem ersten Sonntag im Monat hören Sie auch heute die Sendung 1904 Radiomagazin. Das Magazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Unser Thema heute: Nordstadt, der bunte Stadtteil mit Zukunft. Wahrscheinlich fällt Ihnen bei Nordstadt spontan die Konrad-Adenauer-Straße ein. Der Verkehr, die Bauarbeiten, manchmal auch die Staus. Sie werden sich fragen, wieso man darüber eine Sendung machen soll. Aber die Nordstadt ist viel mehr als nur die Konrad-Adenauer-Straße. In der nächsten Stunde lernen Sie einen Stadtteil kennen oder ein Quartier, in dem viel Neues geschieht, in dem sich viele Menschen engagieren. Eben einen bunten Stadtteil mit Zukunft. Freuen Sie sich auf eine interessante Sendung. Die technische Leitung und Beratung hat wie immer André Müller. Über unser Thema diskutieren wir mit der Expertin Miriam McDonald. Sie ist Mitarbeiterin bei der Stadt Solingen und wird gleich selbst erläutern, was sie da so macht. Guten Abend, Frau McDonald. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Wagner. Und vielen Dank für die Einladung. Gerne. An dem Gespräch nehmen teil als Interviewpartner Achim Dültgen und Robert Hall. Mein Name ist Dieter Wagner, ich begleite Sie durch die Sendung. Aber Achtung, damit es nicht so trocken wird, haben wir eine kleine Aufgabe für Sie. Wir spielen gleich ein Geräusch ein, das die Älteren unter Ihnen bestimmt noch kennen. Es ist ein Geräusch, das früher auf vielen Straßen zu hören war. Autofahrer mochten es überhaupt nicht. Heute ist es fast völlig verschwunden, aber, und das ist jetzt in der Verbindung mit unserem Thema wichtig, in der Nordstadt kann man es noch hören. Jetzt gut aufpassen, hier ist das Geräusch. Und nochmal. Am Ende der Sendung werden wir das Rätsel lösen. Aber nun erstmal Musik. Das Stück wurde von unserer Gesprächspartnerin ausgewählt. Bleiben Sie dran. Wir hören einen Song von Adele. Hello. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running. Willkommen zurück in unserer Sendung Nordstadt Solingen, der bunte Stadtteil mit Zukunft. Manche werden sagen, na, Nordstadt ist ja gar kein Stadtteil. Wir können es auch Quartier nennen, aber die Nordstadt hat sich eben selber diese Bezeichnung gegeben und lassen wir es mal dabei, wir haben uns daran gewöhnt. Für diejenigen, die jetzt erst dazugekommen sind, unsere Gesprächspartnerin ist Miriam McDonald, Mitarbeiterin der Stadt Solingen. Ja, Frau McDonald, Sie arbeiten bei der Stadt. Was genau machen Sie da? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Also ich bin jetzt seit fast 15 Jahren bei der Stadtentwicklungsplanung tätig. Seit Anfang des Jahres jetzt auch als Teilungsleiterin der Stadtentwicklungsplanung. Und wir beschäftigen uns mit der Stadt- und Quartiersentwicklung. Dabei geht es um die Aufwertung von Stadtteilen, um die Stabilisierung von Einzelhandelsstandorten, um die Verbesserung des Wohnumfeldes, um die Beteiligung der Bürger und so weiter. Ja, danke. Wenn man sich die Nordstadt mal so ansieht in der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, dann ist die Nordstadt eines der ältesten Viertel, die wir in Solingen haben, mit einer auch in großen Teilen noch alten Bebauung. Da gibt es mit Sicherheit eine Menge zu tun. Vielleicht können wir das mal gemeinsam beleuchten. Genau, älteste Stadtteil schon. Was man dazu sagen muss, es ist eigentlich ein junger Stadtteil und ein bunter Stadtteil. Von allen Solinger Quartieren leben hier eigentlich die meisten Kinder und Jugendlichen in diesem Stadtteil. Die Nordstadt ist bunt. Hier leben Menschen aus fast 26 unterschiedlichen Herkunftsländern. Und die Nordstadt lebt. Wir haben viele Einrichtungen wie das Theater- und Konzerthaus, wie das zukünftige Probenraumhaus, wie das Mehrgenerationenhaus. Wir haben Einzelhandelsbetriebe und noch vieles mehr. Wir haben angefangen 2007 im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes in der Nordstadt zu arbeiten. Hierfür würde ein bestimmter Bereich in diesem Stadtteil abgegrenzt. Es geht um Stadtteile, die mit Fördermitteln vorangebracht werden sollen, die soziale, ökonomische oder ökologische Probleme haben und benachteiligt sind. Unser Fördergebiet hier ist klar umgrenzt. Es reicht von der Korkenzieherstraße im Osten, wenn man weitergeht nach Westen in Richtung Weiersberger Straße, nach Süden bis zur Innenstadt und nach Norden bis zur Kronprinzenstraße. Wir reden da von rund 5000 Einwohnern. Ja, das hört sich schon mal ganz gut an. Ich würde aber trotzdem einen Punkt gerne einflechten. Dieser Stadtteil hatte früher mehr zu bieten, sage ich mal ganz deutlich. Wenn man sich die Infrastruktur ansieht, es gibt lange nicht mehr so viele Gaststätten und Kneipen. Es ist Einzelhandel verloren gegangen. Also ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu tun. Mal abgesehen von der Konrad-Adenauer-Straße, denn Sie haben es ja selber gesagt, dieser Stadtteil oder dieses Quartier besteht ja nicht nur aus der Konrad-Adenauer-Straße. Richtig. Wir haben viele Projekte und Maßnahmen, in denen wir seit Jahren versuchen, die Nordstadt voranzubringen. Beispielhaft genannt mal die Umgestaltung der Forstbeller Anlagen, die Verknüpfung mit dem Friedrich-List-Berufskolleg und dem Schulhof in den Stadtteil hinein, die Verbesserung der Wegebeziehungen, die bauliche Aufwertung und Sanierung des Haus der Begegnungen und heutiges Mehrgenerationenhaus mit einem Vorplatz davor, die Aufwertung der Spielplätze, die Schaffung einer Spiel- und Bewegungsachse an der Korkenzieher-Trasse mit ganz unterschiedlichen Spielgeräten für verschiedene Generationen. Also ganz viel, was eigentlich getan wird. Ein wichtiger Baustein, Sie haben es eben selber genannt, ist die Konrad-Adenauer-Straße, die auch jahrelang das Quartier zerschnitten hat in ihrer Funktion. Ziel ist es natürlich, diese Zerschneidung zu durchbrechen. Das haben wir auch mit der Aufwertung geschafft. Es werden ja neue Übergänge für Fußgänger geschaffen oder sind auch schon geschaffen worden. Es werden Bepflanzungen vorgenommen. Es sind die Fußgängerwege verbreitert worden, die Bürgersteige. Es sind neue Parkplätze geschaffen worden. Alles, um dieser Straße ein neues Gesicht zu geben und auch, Sie haben es eben angesprochen, der Infrastruktur, die noch da ist, Raum zu geben, sie an diesem Stadtteil zu halten und auch neue Strukturen, ja, anzulocken ist jetzt das falsche Wort, neue Geschäfte an diesen Standort zu holen, ob es gastronomische Nutzungen sind, ob es Einzelhandelsnutzungen sind. Also da gibt es mit Sicherheit eine Menge zu tun. Genau. Aber danke erstmal für diesen Überblick. Mm-hmm. Nun hat fast jede Stadt so eine Nordstadt oder Konrad-Adenauer-Straße. Das ist ja das Problem, dass der Einzelhandel in vielen Bereichen zurückgeht und gerade an solchen Straßen mit der hohen Belastung und dass dort auch das Wohnen schwierig ist, weil es laut ist, weil es die Häuser teilweise, manche sind sehr schön, manche Quartiere dort sind alt, auch Jugendstilbereiche oder vom Spahn-Bauverein die Siedlung, andere sind ein bisschen schwierig. Hinzu kommt natürlich, dass die Stadt den Bereich, ich will mir nicht sagen vernachlässigt, aber andere Prioritäten gesetzt hat. Man hat damals ja die Bebauung an der Potsdamer Straße abgerissen, weil man ein Rathaus bauen wollte. Und als man dann soweit war, stellte sich raus, dass die Mittel schon für andere Sachen ausgegeben worden sind. Und dann hat es doch sehr lange gedauert, bis, ich will mal sagen, die Nordstadt dran war. Erst wurde die City angefangen, dann kam die Südstadt dran und jetzt seit 10 Jahren auch die Nordstadt. Das heißt also, die gesamte Innenstadt ist im Umbau. Trotzdem ist heute noch das Image der Nordstadt teilweise schlecht, das muss man ganz offen sagen. Es hat eine Befragung von Passanten gegeben, es hat eine Befragung von Betrieben gegeben. Was die Leute besonders stört, sind eben die vielen Leerstände. Aber Frau McDonald hat schon erläutert, da gibt es sogar ein ganzes Projekt, um das abzubauen. Und das werden wir vielleicht nachher nochmal erläutern, etwas genauer, was da getan wird. Es ist ein langer Prozess, aber es geht aufwärts. Wir hören jetzt ein Musikstück direkt aus dem Gebiet. Und zwar ist die Band The Funerals und das Lied heißt Sang Froid, kaltes Blut. Musik deshalb aus dem Gebiet, weil diese Band für das Probenraumhaus, da kommen wir noch drauf, das Probenhaus Monkeys, gespielt hat. Nach der Musik hören wir etwas über den wichtigen Teil des Projektes, nämlich wer bezahlt es und wer finanziert es. Lift us down, I think I'm just wasting my time. I got no chances left, baby. No chances left, baby. Starving, having cold, won't stop me, let me go. I got no chances left, baby. No chances left, no, no. Not an option, I will block all my emotion. They call me, they're cold love, baby. I'm a cold love man. Dozen times I've been raping you my mind. I got no love in love, baby. No love in love, all I see in your eyes. The sight, you wanna be mine, I can tell in your smile. Willkommen in der Sendung 1904, das Radiomagazin. Unser Thema heute, Nordstadt, der bunte Stadtteil mit Zukunft. Wir haben vorhin über viele Maßnahmen gesprochen und da fragt man sich doch. Da fragt man sich, wo kommt eigentlich das Geld her? Gerade bei einer Stadt, die mittlerweile ungefähr 1 Milliarde Euro Schulden hat, die, ist zumindest mein Eindruck, Fördergeldern hinterherläuft, um überhaupt noch irgendwas finanzieren zu können. Das bedeutet aber, da kann man erstmal applaudieren, aber das bedeutet letztendlich, dass man bei vielen Fördergeldern, die man generiert für alle möglichen Projekte, auch einen relativ hohen Eigenanteil erbringen muss. Und der ja nicht dazu führt, dass die Schulden sinken, sondern weiter steigen. Wir sind im Rahmen der Nordstadt, im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt NRW unterwegs. Das bedeutet, dass hier Fördermittel der Stadt zur Verfügung gestellt werden, wenn ein gewisser Bedarf, darüber haben wir eben schon gesprochen, abgeleitet wird und der Stadt Fördermittel zur Unterstützung zugesagt werden. Wir Wir haben im Rahmen dieses integrierten Handlungskonzeptes bisher 10 Bewilligungen erhalten des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir reden da über 10 Bewilligungen im Zeitraum von 2007 bis 2016 und sprechen da über eine Gesamtsumme von 13,3 Millionen Euro. Es ist so, dass die Stadt in der Regel 20% als Eigenanteil drauflegen muss. Wir haben aber auch unterschiedliche Fördersätze und wir haben es so, dass wir auch bei bestimmten Projekten versuchen, Drittmittel zu akquirieren, um den Eigenanteil im Rahmen dieser Gesamtmaßnahme zu reduzieren. Und das gelingt auch in vielen Fällen. Nun ist es ja so, dass häufig Kritik geäußert worden, das haben Sie da gerade angesprochen, dass man sagt, die Stadt hat nicht viel Geld, muss aber hier den Anteil selbst tragen. Das ist insbesondere aber bei Projekten gewesen, diese Kritik, von denen man gesagt hatte, mein Gott, so war es aber eigentlich nicht notwendig. Es hätte auch eine Nummer kleiner sein können. Und ich muss sagen, wenn ich die Konrad-Adenauer-Straße im Moment sehe, wie sie ausgebaut wird, meine ich, dass man da ganz vernünftig ausgebaut hat und dass dort keine, in Anführungsstrichen, goldene Pflastersteine gelegt worden sind. Da wäre sicherlich berechtigt zu sagen, warum solche Mittel in Anspruch zu nehmen. Wir können ja gleich mal jemanden fragen von der Straße, da wo es schon umgebaut worden ist, wie das ankommt, was man jetzt da gemacht hat. Und zwar, wir fragen Markus Temming, einen der beiden Inhaber des Fitnessstudios Temming-Mehle auf der Konrad-Adenauer-Straße, der sich gemeinsam mit anderen seit Jahren für die Nordstadt einsetzt. Herr Temming, Sie sind ja eine Institution hier auf der Straße. Haben Sie gedacht, dass Sie das nochmal erleben würden, dass man hier direkt vor dem Haus oder auf der anderen Seite parken kann ohne Schwierigkeiten? Also seit wir hier über 32 Jahre in Solingen sind, habe ich mir schon irgendwann mal gewünscht, dass das eintritt. Und ich glaube, die Baumaßnahmen, die hier schon seit 2 Jahren intensiv laufen, werden auch dazu beitragen, dass dieses Eingangstor zur Innenstadt Solingen schöner wird und hoffentlich auch mehr und besser frequentiert wird von den Bewohnern. Im Moment laufen die Bauarbeiten ja noch, aber hier vor Ihrem Haus ist es weitgehend fertig. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Umgestaltung? Ich bin sehr zufrieden. Natürlich, wenn ein paar Meter weiter ein weiteres Bauvorhaben durchgeführt wird, kann man die Schönheit des schon fertigen Projekt ist noch nicht so ganz genießen, weil auch immer wieder Staus sind und es sind natürlich auch immer wieder ein bisschen Unruhe bringt das in den Stadtteil an. Aber insgesamt glaube ich, dass die Baumaßnahme insgesamt Teil 1, Teil 2 die ganze Straße aufwertet und somit auch das Eingangstor zur Innenstadt verbessern wird. Haben Sie denn irgendwelche Reaktionen von Ihren Kunden, Ihren Besuchern hier, dass Sie schon mal sehr angesprochen haben auf die Umgestaltung? Also ich höre nur Positives, weil ja auch durch die Parkplatzsituation hier, die hat sich ja verbessert, die Parkplätze jetzt, die jetzt an den Bürgersteigen dazugekommen sind. Und also insgesamt, glaube ich, ist das eine positive Resonanz. Aber letztendlich muss man natürlich abwarten, was die Zukunft bringt. Das kann man ja jetzt noch nicht sagen, wie sich dann die Entwicklung, wie die Entwicklung weitergeht. Aber ich sehe das positiv. Ich sage immer, wenn man nichts macht, dann bringt es auch nichts. Und hier wird was gemacht. Die Stadt fördert die ganzen Maßnahmen. Und insofern bin ich da positiv eingestellt. Vielen Dank auch. Ja, so die Meinung von Markus Temming, ein Anlieger der Konrad-Adenauer-Straße und recht positiv. Also ich sehe hier eine Liste der Maßnahmen, die geplant sind, teilweise durchgeführt wurden. Was ist denn jetzt die Aufgabe des Quartiersmanagements? Ja, das Quartiersmanagement ist eigentlich eine der wichtigsten Bausteine im Rahmen der Stadtteilarbeit. Es ist im Grunde eine oder zwei Personen, die sich in einem Stadtteilbüro vor Ort, so wie es auch in der Nordstadt ist, um die Projekte mit kümmern, die Vernetzung zwischen den Akteuren sicherstellen, Arbeitsstrukturen mit aufbauen, als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen. Die Bewohner können ins Stadtteilbüro kommen, sich über Dinge informieren, aber auch Anregungen geben in die Stadtteilarbeit hinein. Das Quartiersmanagement hat auch die Aufgabe, natürlich bestimmte Maßnahmen zu begleiten. In der Nordstadt ist es beispielsweise auch der Verfügungsfonds. Das sind ja kleine Projekte, die unterstützt werden von Bewohnern und Akteuren. Und das Quartiersmanagement übernimmt dann eine ganz große Rolle, diese Projekte auch mit zu begleiten, über den Beirat, wo wieder Bürger eingebunden werden in die Stadtteilarbeit, auch zu leiten und diese Geschäftsführung inne zu haben und auch dabei zu bleiben und neue Ideen einzuspielen. Ich hätte da die Frage, wie hoch ist denn das Bürgerinteresse an diesem Stadtteilbüro? Wie stark wird es frequentiert? Ja, also das wird sehr gut angenommen. Das Stadtteilbüro in der Nordstadt ist ja auch mit anderen Nutzungen noch verknüpft. Sei es das Solinger Arbeitslosenzentrum, was da mit drin sitzt, oder ganz viele andere Dinge, die die AWO auch ergänzend noch macht. Das sind Räumlichkeiten, wo man Treffen stattfinden lassen kann. Also es wird sehr gut angenommen. Ja, das hört sich ja gut an. offenbar nehmen die Bürger dieses Angebot eifrig an und sind bei allen Maßnahmen beteiligt, sodass es möglichst wenig Ärger gibt. Allerdings muss ich sagen, in der Nordstadt hat es schon Konflikte gegeben. Ich erwähne mal jetzt die Theatertreppe. Und wir hatten uns vorher geeinigt und haben gesagt, eigentlich sind alle Argumente ausgetauscht. Es macht wenig Sinn, hier das nochmal zu diskutieren. Wir hören jetzt wieder Musik, und zwar wieder aus dem Quartier, aus dem Proberaumhaus Monkeys von der Band Libalgo, Kopf hoch. Da wo ich herkomm, gibt es nur Tränen aus Blut. Verdammt, wenn ich darüber nachdenke, steigt meine Wut. Ich will nicht weiterreden, lass dich nicht unterkriegen. Du weißt genau, diese Wichser können dir nicht deinen Mund verbieten. Und wenn du unten bist, lass sie nicht eintreten. Du musst für das, was du machst, immer bereitstehen. Ich weiß, er steckt fest, der Kloß im Hals. Aber lass einfach mal los, denn ich weiß, du kannst es. Scheißegal, was diese Wichser dann sagen. Du bist bereit, mach dein Ding, aber stell keine Fragen. Geh einfach deinen Weg, vergiss die Mitmenschen. Ich meine, die hinter dir reden und dir dann in dein Gesicht lächeln. Du hast keinen Bock mehr auf dein Leben, bist den Tränen nah. Und außer weiterreden können sie dir eh nix haben. Scheiß drauf, gib ein Fick, du bist kein Star, kein Held. Aber eins ist klar, du bist ein starker Mensch. Wir haben beide was gemeinsam, wir beide wurden missverstanden. Doch eigentlich haben sie missverstanden. Ich hab dasselbe durchgemacht, ich musste selber bluten. Und jetzt erzähl ich dir meine Story in paar Minuten. Wir haben beide was gemeinsam, wir beide wurden missverstanden. Eigentlich haben sie missverstanden. Ich hab dasselbe durchgemacht, ich musste selber gucken. Und jetzt erzähl ich dir meine Story im Barmin. Dieser Hass, ja? Hass, ja? Ich weiß, er macht dich depressiv. Doch sorg dafür, dass man in dir nicht diesen Depris sieht. Sie wollen dich unterschlagen, sie wollen dich bluten lassen. Doch eigentlich wollen sie auch ein Stück vom Kuchen haben. Ich kann am heutigen Tage alles in Worte fassen, Gott sei Dank. Doch sie werden diese Worte hassen. Du musst einen Plan schmieden, mit dem du sie kalt machst. Sie dürfen nichts davon erfahren, bis zu dem einen Tag. Und wenn du dann so weit bist, dann lass sie alle wissen. Diese Leute sind nur Dreck und haben krass verschissen. Du weißt genau, wer du bist und wo du herkommst. Vergiss niemals deine Ehre und deine Herkunft. Also mach dich auf den Weg und geh los. Sorg dafür, dass sie dann leiden, denn es gibt keinen Trost. Du musst nicht abwarten oder auf dein Stolz bauen. Du musst nur den richtigen Leuten zu dieser scheiß Zeit trauen. Wir haben beide was gemeinsam, wir beide wurden missverstanden. Doch eigentlich haben sie missverstanden. Ich hab dasselbe durchgemacht, ich musste selber bluten. Und jetzt erzähl ich dir meine Story in paar Minuten. Wir haben beide was gemeinsam, wir beide wurden missverstanden. Doch eigentlich haben sie missverstanden. Ich hab dasselbe durchgemacht, ich musste selber gucken. Und jetzt erzähl ich dir meine Story in paar Minuten. Wir haben beide was gemeinsam, wir beide wurden missverstanden. Doch eigentlich haben sie missverstanden. Ich hab dasselbe durchgemacht, ich musste selber bluten. Und jetzt erzähl ich dir meine Story in paar Minuten. Wir haben beide was gemeinsam, wir beide wurden missverstanden. Doch eigentlich haben sie missverstanden. Ich hab dasselbe durchgemacht, ich musste selber bluten. Und jetzt erzähl ich dir meine Story in paar Minuten. Willkommen zurück in unserer Sendung 1904 Radiomagazin RSG am Abend zum Thema Nordstadt, der bunte Stadtteil mit Zukunft. Ja, in der Nordstadt gibt es eine Erfolgsstory, und zwar das Rollhaus. Seit 2004 haben dort junge Menschen die Möglichkeit zu skaten und ihre Freizeit zu verbringen. Das ist etwas, was wirklich von Anfang an auch in der Öffentlichkeit sehr positiv gesehen worden ist. Ich hoffe, dass es in dem Zusammenhang noch weitere solche Erfolgsstories geben wird. Zum Rollhaus haben wir mal Herrn Nico Böttcher gefragt, der gerade die Aufsicht über eine Jugendgruppe im Rollhaus hatte. Ja, wir sind hier mitten im Rollhaus und etwas außergewöhnlich ist gerade eine Geburtstagsfeier. Wie kommt das denn? Ja, indem man das Rollhaus jeden Sonntag mieten kann für 2,5 Stunden, also immer von 12 bis 14:30 und von 15 Uhr bis 17:30 Uhr. Und dann hat man halt die komplette Fläche zur Verfügung. Und kann seinen Geburtstag feiern. Und Sie führen hier die Aufsicht? Genau, ich führe die Aufsicht, fahre ein bisschen mit. Und wie lange sind Sie schon dabei hier im Rollhaus? Also selber komme ich seit circa 9 Jahren hier hin. Wow. Und arbeiten seitdem ich 18 bin, also seit 2 Jahren ungefähr. Jetzt in der Eingangsbemerkung wurde mir gerade gesagt, dass Sie nicht nur hier Aufsicht sind, sondern dass Sie auch ein begeisterter Skater sind. Ja. Was haben Sie denn da schon gemacht? Mehrere Veranstaltungen in ganz Deutschland, also Wettbewerbe bin ich schon mitgefahren. Unter anderem auch die Deutsche Meisterschaft, die immer in mehreren Städten im Jahr ist. Ja. Und wie wird das angenommen, das Rollhaus? Kommen hier viele Jugendliche? Eigentlich ja, also ist immer gut besucht, auch von Leuten, die nicht Skateboard fahren, die vorne einfach nur im Café Billard oder Kicker spielen. Ja. Ist eigentlich immer gut besucht. Ja, vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Ja, es wird einiges gemacht für Jugendliche auf der Konrad-Adenauer-Straße. In Kürze wird eine weitere Einrichtung an den Start gehen. Ja, wir haben schon gehört, gerade bei den Musikeinspielungen, da war von dem sogenannten Probenraumhaus die Rede, wo anscheinend Musikaufnahmen gemacht werden können. Was ist das denn genau? Ich denke mal, viele Solinger kennen das noch nicht. Ja, die Proberäume, die gab es schon eine lange, lange Zeit. Die waren aber vom Bestand her nicht wirklich in einem guten Zustand. Wir haben im Rahmen dieser Analyse des integrierten Handlungskonzeptes festgestellt, dass da erheblicher Aufwertungsbedarf besteht und dass auch ein Bedarf der Kinder und Jugendlichen nach Aufenthaltsmöglichkeiten und Kulturmöglichkeiten in der Nordstadt besteht. Daraufhin haben wir mit einer Machbarkeitsstudie diese Immobilie, die auch in einem privaten Besitz ist, untersuchen lassen und Maßnahmen abgeleitet und mit den Nutzern und auch den Betreibern, nämlich die AWO, ein neues Nutzungskonzept entwickelt, was jetzt auch eine erweiterte Nutzung vorsieht. Wir haben die Proberäume im hinteren Bereich zum ehemaligen Nordbahnhof, die verknüpft sind mit einem Ladenlokal auf der Konrad-Adenauer-Straße. Und in diesem Proberaumhaus soll es jetzt nicht nur um Proben von Bands gehen, sondern auch um Kulturveranstaltungen, kleinere Lesungen, kleinere Konzerte, die oben in diesem Veranstaltungsbereich auf der Konrad-Adenauer-Straße stattfinden sollen. Das heißt, es geht um Kultur, es geht um Tanz, es geht um Qualifizierung. Wir werden dort auch ein Tonstudio haben, beziehungsweise die AWO. Es geht darum, die Jugendlichen auch mitmachen zu lassen bei der Kultur, bei der Musik und nicht nur proben zu lassen. Ein ganz besonderes Projekt, was in Kooperation mit der Jugendförderung, der AWO und der Stadtentwicklung Solingen auf den Weg gebracht wird und derzeit umgebaut wird. Die AWO betreibt das, aber ist nicht Inhaber. Genau. Aha. Es ist eine private Immobilie und die AWO wird sozusagen als Betreiber auftreten, beziehungsweise das tut sie auch jetzt schon, weil wir haben im Jahre 2005 dort auch schon die Nutzung aufgenommen, bevor die eigentlichen Bauarbeiten angefangen haben und haben dort als erste Keimzelle schon mit der AWO zusammen dieses Ladenlokal bespielt. Und auch die Jugendlichen in diesen Prozess mit eingebunden. Ne? Die werden jetzt auch die Theke bauen in diesem Veranstaltungsraum. Die haben dort Wände gestaltet. Also ganz viele Sachen. Die haben beim Ausräumen der Immobilie geholfen. Also von Anfang an werden die nachher die Nutzer sind, mit eingebunden, um da auch eine größere Akzeptanz und Identität mit dem Haus zu haben. Und sie einfach mitmachen zu lassen und mitbestimmen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Gut, wenn also jetzt einer der Solinger Bürger selber mal diesen Raum nutzen möchte, an wen muss er sich wenden und was kostet das? Also die Projektleitung heißt Lisa Radke, die arbeitet bei der AWO, die organisiert und wird auch die Mietpreise sozusagen festlegen. Was ganz Besonderes ist aber, dass die Jugendlichen über sogenannte Credit Points sich die Miete reduzieren können. Das heißt, wenn sie in dem Haus mit aufräumen, Toiletten sauber machen etc., können sie ihre Miete, die sie eigentlich für diese Proberäume zahlen würden, die ich Ihnen jetzt so im Detail nicht sagen kann, die Miete, können sie die reduzieren und durch Eigenarbeit sich in das ganze Projekt einbringen. Noch eine kleine Bemerkung, die legen großen Wert drauf. Sie haben extra ein Logo sich ausgedacht und sie nennen sich selber Proberaumhaus Monkeys. Genau. Das war ein kleiner Wettbewerb, auch unter den Jugendlichen, für den Namen und auch für das Logo. Ja, ja, also es ist gut und schön, was wir bisher so an Positiven gehört haben. Wenn man aber durch dieses Viertel geht, auch über die Konrad-Adenauer-Straße, dann sieht man sehr viele oder relativ viele Ladenlokale. Das ist ein Manko, da muss ich was tun. Welche Ideen haben Sie denn dazu? Also einen wichtigen Baustein haben wir vorhin schon besprochen, das ist die Konrad-Adenauer-Straße. Der Umbau hat auch schon eine Menge erreicht. Wenn Sie jetzt mal gucken, im Rahmen des ersten Bauabschnittes findet man jetzt fast gar kein leerstehendes Ladenlokal mehr. Die Ladenlokale sind eigentlich alle belegt. Wenn wir auf den anderen Teil gehen, da gebe ich Ihnen recht, da sind noch viele leere Ladenlokale zu finden. Da haben wir ein besonderes Projekt im Rahmen von BIWAG, nennt sich das. Das ist ein Projekt, was mit EU-Mitteln unterstützt wird. Bildung und Wirtschaft, Arbeit im Quartier. Da geht es sozusagen in der Nordstadt um zwei unterschiedliche Dinge. Wir haben einmal den Punkt Förderung der lokalen Ökonomie. Da haben wir im Grunde genommen als Thema einen Netzwerkaufbau zwischen den Händlern und Eigentümern vor Ort. Wir haben Beratungs- und Hilfsangebote und wir haben dort eine Person, die man als betriebswirtschaftlichen Quartiersmanager bezeichnen kann, den Leif Löpert, der in Kontakt mit den Händlern dort steht und auch schon eine Menge erreicht hat. Die Nordstadt-Händler haben sich ein eigenes Logo entwickelt, sie haben eine Standortbroschüre entwickelt, sie haben auch sogenannte Leerstandsportfolios entwickelt. Das alles soll jetzt nochmal demnächst nochmal mit den Händlern zusammen auch öffentlich gemacht werden und gezeigt werden. Darum geht es natürlich, für den Standort zu werben, zu sagen, die Nordstadt ist bunt, die Nordstadt lebt. Hier sind auch noch Händler, hier sind auch alteingesessene Fachgeschäfte. Kommt doch hierher, und die machen sozusagen über ihre Standortbroschüre Werbung für die Nordstadt und für diesen einzelnen Standort. Und ein ganz anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, das TIC, Treffpunkt im Quartier gegenüber der Clemensgalerie, auch ein Projekt im Rahmen des BIWAG-Projektes, wo es um die Qualifizierung von Jugendlichen geht, beziehungsweise jungen Erwachsenen bis sie ab 27. Da geht es wirklich um niederschwellige Qualifizierung, um die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Und diese ganzen Projekte laufen im Rahmen dieses Programms BIWAG, was ich eben erzählt habe, alles mit dem Ziel der sozialen Stabilisierung, aber auch der ökonomischen Stabilisierung und Stärkung dieses Standortes. Ja, wenn man das jetzt so hört, dann kann man leicht auf den Gedanken kommen, die Nordstadt besteht in erster Linie aus der Konrad-Adenauer-Straße. Wie sieht es denn mit den übrigen Bereichen dieses Quartiers aus? Welche Ideen haben Sie denn da noch entwickelt? Ja, ich habe ja vorhin schon berichtet, wir haben die Forstballer Anlagen schon umgestaltet. Wir haben am Nordbahnhof Spielflächen geschaffen. Wir sind gerade tätig an den Grundschulen. Wir haben uns über das Grün- und Wegesystem haben wir, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, in der Innenstadt haben wir ja diese Stelen aufgestellt. Da finden sich auch Stelen und Wegweiser hier in der Nordstadt zur Verknüpfung der Stadtteile. Wir werden das ganze Theaterumfeld jetzt anpacken. Da wird es Mitte, Ende März sozusagen aufwärts gehen mit der Umgestaltung des ganzen Bereichs dort vorne. Ein wichtiger Endpunkt, sage ich mal, der ganzen Belebung hier der Konrad- oder Aufwertung der Konrad-Adenauer-Straße. Wir haben das Proberaumhaus Monkeys, was wir auch auf der Konrad-Adenauer-Straße, da gebe ich Ihnen recht, aber auch mit Wirkung ins ganze Quartier und auch über den Stadtteil hinaus haben werden, als besonderes Modellprojekt. Beim Gang über die Konrad-Adenauer-Straße habe ich festgestellt, dass an einigen Häusern die Fassaden wohl bearbeitet werden, neu gestrichen werden etc., was sicherlich notwendig war. Gibt es da auch ein Programm für, wo die Immobilieninhaber gefördert werden, oder wie läuft das? Genau, wir haben das sogenannte Hof- und Fassadenprogramm dort. Das sind Mittel, die die Eigentümer beantragen können, um ihre Immobilien aufzuwerten. Da handelt es sich nicht um grundsätzliche energetische Sanierung oder Instandsetzung, die über die Jahre nicht erfolgt sind, aber es geht um das Thema Erscheinungsbild, es geht um das Thema Gestaltung. Wir haben viele erfolgreiche Projekte schon in der Nordstadt umgesetzt. Wir haben vor 2 Jahren auch den Bereich nochmal erweitert, den sogenannten Geltungsbereich für dieses Hof- und Fassadenprogramm. Und würden jetzt auch nochmal ganz ordentlich dafür Werbung machen wollen, dass sich viele Eigentümer bei uns melden, weil es ist noch eine Menge zu tun und es stehen auch noch Mittel zur Verfügung. Jetzt wieder Musik aus der Nordstadt mit der Band The Cuckoo, Shut Your Eyes. Sollten Sie aber nicht machen, wenn Sie über die Straße gehen. Execution or mass surveillance. Willkommen zurück zu unserer Sendung 1904 Radiomagazin Nordstadt, der bunte Stadtteil mit Zukunft. Ja, wir haben uns eben über Fassadenrenovierung und Instandsetzung unterhalten. Auch hier, ich bin ein bisschen penetrant, aber trotzdem, sowas darf nicht an der Konrad-Adenauer-Straße aufhören. Wenn man die Burgstraße entlang geht, dann sieht man sehr wohl auch noch weitere renovierungsbedürftige Häuser und Fassaden. Und Fassaden haben einen nicht unwesentlichen Einfluss eben auf die Qualität eines Quartiers. Da haben Sie recht, da muss ich Ihnen recht geben. Die Konrad-Adenauer-Straße ist aber nicht alleiniger Fördertatbestand des Hof- und Fassadenprogramms, sondern wir gehen über einige Straßen noch hinweg. Da kann man auf unserer Internetseite oder auch beim Stadtteilbüro eine Karte bekommen, wo auch alle Straßen nochmal aufgelistet sind und wo man genau sehen kann, ist meine Immobilie drin, ist meine Immobilie nicht dran. Wir haben auch einen Architekten, dessen Beratung man für die Erstberatung kostenlos in Anspruch nehmen kann. Das Ganze kann man entweder bei uns, bei der Stadtentwicklungsplanung einfordern oder aber auch auf der Internetseite vom Stadtteilbüro. Dort sind die Ansprechpartner auch benannt. Es wurde gerade auf die Internetseite hingewiesen. Sie müssen sich keine Adressen merken. Es reicht, wenn Sie im Netz eingeben Nordstadt Solingen Quartiersmanagement oder Nordstadt Solingen und Sie bekommen jede Menge Quellen auf der Seite der Stadt oder beim Quartiersmanagement. Also wie gesagt, Nordstadt Solingen reicht. Stichwort Stadtteilmesse. Genau, die Stadtteilmesse ist ein Format, hieß auch schon mal Stadtteilkonferenz, ganz je nachdem, wie wir das thematisch aufstellen. Es ist einmal im Jahr, findet das statt, um alle Akteure und Bewohner nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Welche Projekte sind gerade am Start, welche sind umgesetzt, welche stehen noch auf der Agenda, damit die Leute sich auch einbringen und informieren können. Gerade jüngst geht es jetzt natürlich um das Thema, Sie haben es vorhin genannt, wir sind 10 Jahre schon dabei. Wie geht es weiter? Das heißt, die Förderung wird leider irgendwann auslaufen und diese Stadtteile, die wir jahrelang unterstützt haben, müssen eigentlich weiter unterstützt werden. Und deswegen haben wir uns aufgemacht, bei der letzten Stadtteilmesse uns mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen und zu sagen, wie kann so eine Stadtteilarbeit eigentlich über das geförderte Quartiersmanagement hinausgehen? Was gibt es für Konzepte, um diese Arbeit auch zu verstetigen, um nachhaltig auch das zu erhalten, was wir jetzt jahrelang hier aufgebaut und unterstützt haben? Und das wird jetzt folgendermaßen weitergehen. Wir haben bestimmte Experten an dieser Veranstaltung gehabt, die uns mal berichtet haben, wie das in anderen Stadtteilen abläuft. Wenn die Förderung ausläuft, da engagieren sich Bürger und gründen zum Beispiel Bürgervereine oder das Quartiersmanagement wird in die Hände von Trägern gegeben, das wird weiterfinanziert oder es wird bei der Stadt angesiedelt. Also ganz verschiedene Modelle im Rahmen dieser ganzen Stadtteilarbeit, die es gibt in Deutschland. Das haben wir uns angeschaut, miteinander diskutiert und werden jetzt im März ein zweites Treffen haben, um sozusagen auf Arbeitsebene mit den Leuten mal zu gucken, die jetzt gesagt haben, wir sind interessiert, wir wollen daran weitermachen, wir wollen uns einbringen und überlegen, wie kann das hier dauerhaft erhalten werden, auch wenn die Förderung ausläuft. Mit denen wollen wir uns jetzt nochmal treffen und nicht das letzte Mal, aber im Nachgang dieser Stadtteilmesse, um zu gucken, was sind die nächsten Schritte und wo kann die Stadt unterstützen und welche Rolle wird das Quartiersmanagement auch in Zukunft haben für diesen Stadtteil, weil es besonders wichtig ist, auch weiter aufrechtzuerhalten, aus unserer Sicht. Mit diesem Blick in die Zukunft verabschieden wir Frau McDonald. Recht herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und so ausführlich zu einem Gespräch bereit waren. Noch einen schönen Abend. Dankeschön und vielen Dank für die Einladung nochmal und für Ihr großes Interesse an unserem Stadtteil. Wir kommen auch zum Ende unserer Sendung, aber vorher müssen wir noch das Rätsel auflösen. Das Geräusch, das Sie am Anfang der Sendung gehört haben, das Sie nur oder fast nur auf der Konrad-Adenauer-Straße noch hören können. Wir hören es noch mal kurz an. Es ist eine alte Parkuhr, wie Sie sie vielleicht schon früher noch kennen. Geld reinstecken, drehen und später kommt der Geldsauger. Früher hatten die Leute so einen Staubsauger, mit dem sie das Geld da rausgeholt haben. Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, unsere Webseite ist 19 als Zahl, 0 als Wort und dann 4 als Zahl wieder minus das Radiomagazin. Es ist leicht zu merken, holen Sie den Stift, ich sage es gleich nochmal. Wir danken nochmal unserer Expertin Frau McDonald. Dank an die Mitmoderatoren Achim Dültken und Robert Hall. In der Technik wie immer André Müller und mein Name ist Dieter Wagner. Unsere Webseite 1904 Radiomagazin, da können Sie lesen und auch unsere Sendung nachhören. Diese Sendung läuft jeden ersten Sonntag im Monat abends um 19.04 Uhr auf der Welle 94,3. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Und das letzte Lied kommt auch aus der Nordstadt und zwar von der Band Matter of Time mit dem Titel Carry Me. Das Radiomagazin des liberalen Gesprächskreises Solingen. Aus dem Studio des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid im Caritasverband Solingen.